HR2 Kultur zum Nachhören. Wissenswert. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. 1965. Auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands fordert Walter Ulbricht endlich Schluss zu machen mit dem Je, Je, Je oder wie das heißt. Da spricht der oberste Genosse der DDR vielen Landsleuten aus dem Herzen. Ob Ost oder West, ob Kommunismus oder Kapitalismus, im Hass auf diese langhaarigen Halbstarken aus England sind deutsche Nachkriegsspießer wieder ganz eineinig Vaterland. Und in ihrem Unverständnis. Die Monotonie des Je, Je, Je? Was singen die da eigentlich? Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Um auch im Ausland verstanden zu werden, nehmen die Beatles ihre Hits in italienischer, französischer und in deutscher Sprache auf. Okay, sagen wir, eine Art Deutsch. Das Yeah, Yeah, Yeah bleibt allerdings unübersetzt. Yeah, Yeah, Yeah, das wird Jahrzehnte vor der ökonomischen Globalisierung zum globalen Slogan einer neuen Jugendkultur. Yeah, Yeah, Yeah, das ist eine Art internationale des Aufbruchs, der Modernisierung, der Emanzipation. Yeah, Yeah, Yeah, das ist die universale Antwort auf Krieg, auf Nazis und Stalinisten, auf autoritäre Lehrer und scheinheilige Priester, auf verständnislose Eltern und verstockte Großeltern, auf böse Onkels und bigotte Tanten. Ein Yeah, Yeah, Yeah reicht schon, um zu wissen, bist du für mich oder bist du gegen mich? Bist du für Freiheit oder gegen Freiheit? Bist du für gleiche Rechte oder gegen gleiche Rechte? All das steckt drin, 1963, im globalisierten Yeah, Yeah, Yeah. Und Walter Ulbricht hat sehr genau verstanden, was er da nicht verstehen wollte. Dass dieses Yeah, Yeah, Yeah seine Macht bedrohen könnte. Die Ulbrichts dieser Welt haben kapiert. Auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs. So gesehen ist She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah der beste, einfachste, tollste Text der Beatles. Weil er, obwohl völlig sinnlos, überall verstanden wurde. Von Freunden wie von Feinden. Pop ist eben mehr als nur Musik. Es ist auch die Kunst der versteckten und der geheimen Botschaften. Auch das nächste Lied enthält eine versteckte Botschaft. Man beachte nur den Gesang. Nein, ein begnadeter Sänger ist er nicht, Ringo Starr, der Schlagzeuger der Beatles. Aber singen darf er trotzdem hin und wieder. Und manchmal sogar bei einem Hit wie Yellow Submarine. Bei den Beatles darf jeder mal singen, auch wenn er nicht so gut singen kann. Das ist die versteckte Botschaft der Ermutigung und der Demokratisierung. Wir sind eine Band aus vier gleichberechtigten Jungs, flüstert die Botschaft. Auch wenn dieses Versprechen im Alltag der Beatles nicht immer eingelöst wird. Die Beatles verkörpern ein Team von gleichberechtigten Individualisten. Die Rolling Stones dagegen sind hierarchisch strukturiert. Mick Jagger und Keith Richards sind die Bosse, singen darf nur Jagger und ganz selten mal Richards, das Gegenteil von Demokratisierung. Apropos Demokratisierung. Woche für Woche versammeln sich die Volksmassen in großen Arenen, um zur Melodie von Yellow Submarine den Mächtigen den Kampf anzusagen. Auch nach bald 50 Jahren taugt das kleine Lied vom gelben Unterseeboot noch als Vorlage für die Beschreibung deutscher Verhältnisse. 2012 wird das Land von einer Koalition aus christlichen und liberalen Demokraten regiert. Die Berliner Band Die Türen greift zu einer Beatles-Metapher. Wir sitzen alle in demselben schwarz-gelben Unterseeboot. Untergehnot. Unterseeboot. Auch nach bald 50 Jahren sind die Songs der Beatles im kollektiven Unbewussten gespeichert, mitsamt ihren versteckten Botschaften und geheimen Codes. Und dann gibt es eine andere Art von Beatles-Songs. Songs, bei denen die Schere zwischen Form und Inhalt weit auseinander geht. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help, Help, 1965 ein großer Hit für die Beatles und einer ihrer Signatursongs. Das liegt auch an dem gleichnamigen Spielfilm. Der zweite Beatles-Film, gedreht von Richard Lester, eine Art Slapstick-Groteske mit viel Musik. Als Vorbild nennen die Beatles die Filme der Marx Brothers. Help bleibt in Erinnerung als unbeschwerte Party aus der Hochzeit der Beatlemania. Die leicht alberne Anmutung wird verstärkt durch den deutschen Filmtitel. Hi, hi, Hilfe. Dabei ruft da wirklich jemand um Hilfe. Hilfe, ich brauche jemanden. Hilfe, nicht irgendwen. Hilfe, du weißt, ich brauche jemanden. Als ich noch jünger war, so richtig jung, hatte ich nie die Hilfe anderer nötig. Aber das ist nun vorbei. Ich bin selbst nicht mehr so sicher. Habe meine Meinung geändert. Meine Türen stehen nun weit offen. Hilf mir, wenn du kannst. Ich fühle mich mies. Hilf mir, wieder auf die Beine zu kommen. Bitte, bitte, so hilf mir doch. Das ist ein anderer Tonfall als 2-3 Jahre vorher bei Love Me Do oder From Me to You. Help offenbart eine merkwürdige Dissonanz von Form und Inhalt. Wir sehen im Kino die populärste Band des Planeten in einem lustigen Film herumturnen. Dazu eingängige Lieder, die nur so überquellen vor Lebensfreude und Enthusiasmus. Und wir hören einen 24 Jahre alten John Lennon, voller Selbstzweifel, verunsichert, nach Hilfe rufend. Aber die optimistische Musik konterkariert den grüblerischen Text, sie übertönt ihn fast. Für einen globalen Pop-Hit des Jahres 1965 hat Help einen äußerst ungewöhnlichen Text. Ein männlicher Popstar dieser Zeit zeigt keine Schwäche, er formuliert keine Zweifel und er ruft nicht nach Hilfe. Mit Help ermutigen die Beatles ihre Fans, Schwächen und Zweifel zuzulassen. Es gibt Orte, an die ich mich immer erinnern werde. Doch manche haben sich verändert. Manche für immer und nicht zum Besseren. Einige sind verschwunden und einige sind noch da. All diese Orte hatten ihre Momente. Geliebte und Freunde, ich kann mich noch immer erinnern. Manche sind tot und manche leben noch. In meinem Leben habe ich sie alle geliebt. Blickt da eine nachdenkliche, melancholische Frau zurück auf ein gelebtes Leben? Nein. In Wahrheit singt da einer der größten Popstars des Planeten. Er ist gerade 25 Jahre alt. Wie schon bei Help erinnert sich John Lennon an vergangene Tage. Wie bei Help äußert er Zweifel. Anders als bei Help unterstützt die Musik die melancholisch bis grüblerische Grundstimmung. In einem Interview mit dem Playboy erklärt Lennon, dass er die Idee zu In My Life schon mit 15 Jahren hatte, als er mit dem Bus durch seine Heimatgegend fuhr. Das war das erste Lied, das ich ganz bewusst über mein Leben geschrieben habe. Davor hatten wir lediglich Lieder im Stil der Everly Brothers oder Buddy Holly geschrieben. Einfache Popsongs ohne tieferen Inhalt. Die Worte waren fast völlig unwichtig. Das sollte sich ändern. Man macht sich heute kaum eine Vorstellung davon, was für eine intellektuelle Autorität die Beatles damals für jeden besaßen, der unter 20 war. Man studierte die Songtexte wie heilige Suren. Was war die Botschaft? So beschreibt der Kritiker Alan Posener die neue Bedeutung der Songtexte ab Mitte der 60er. Mit den Worten bekommen auch die Drogen mehr Gewicht. Für den LSD-Propheten Timothy Leary waren die Beatles die vier Evangelisten. Nicht nur Leary, der LSD-Prophet, wollte hinter dem rätselhaften Songtitel Lucy in the Sky with Diamonds eine versteckte Botschaft erkennen. LSD. Aus McCartneys Proto-Heavy-Metal-Stück Helter Skelter las der Ex-Hippie Charles Manson die Anweisung heraus, mit seiner Mordkommune loszuziehen und in Bel Air ein Massaker zu veranstalten, dem auch die Frau des Filmregisseurs Roman Polanski und ihr ungeborenes Kind zum Opfer fielen. Aber man musste kein durchgeknallter Satanist wie Manson sein, um von dem Album völlig überwältigt zu sein. Das Album, von dem Alan Posener überwältigt ist, ist das Weiße Album aus dem Herbst 1968. Wie kein anderes Beatles-Album spiegelt dieses Weiße Album die extrem vielfältigen Generationserfahrungen in einem extrem beschleunigten Jahrzehnt. Der Sommer der Liebe und die Auflösung des 3-Minuten-Songformats, ein intensives Leben mit allen möglichen Drogen, die Auflösung des Kleinfamilienformats, der Mai 68 in Europa, Meditationskurse beim Maharishi Mahesh Yogi in Indien. Die fiebrigen Umbrüche dieser Jahre lassen sich nicht mehr in ein einziges geschlossenes Album packen. Das weiße Album wächst sich aus zur Doppel-LP, damals ein völlig neues Format. Ein kolossales Patchwork der Stile und Stimmungen, vom Kinderlied zum straighten Rocker, von der Blues-Paranoia zum Schlaflied, von Obladi nach Oblada, von der Revolution Nummer 1 zur Revolution Nummer 9. Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9. Die Klangcollage Revolution No. 9. Da sind die Beatles so weit weg von ihren eigenen Anfängen wie Karlheinz Stockhausen von den Wildecker Harzbuben. Explizit politische Songs meiden die Beatles bis 1968. Revolution No. 9, im Jahr der Revolte, ist das nicht die einzige Revolution auf dem weißen Album. We all wanna change the world. Wir alle wollen die Welt verändern. Aber wenn du zerstören willst, dann kannst du nicht auf mich zählen. You can count me out, singt John Lennon. Aber wenn man genau hinhört, dann ist da noch ein In. Also was nun? Kann man nun auf ihn zählen oder nicht, wenn es um revolutionäre Gewalt geht? Lennon wusste es wohl selbst nicht so genau, er sei sich unsicher gewesen, deshalb habe er beide Optionen offen gelassen, hat er später mal gesagt. Für viele radikale 68er sind die Beatles mit diesem Song erledigt, zumal sie sich auch noch vom großen Vorsitzenden aus China distanzieren. Wenn ihr Bilder des Vorsitzenden Mao mit euch rumtragt, dann habt ihr sowieso keine Chance. Mit dieser Zeile entlarven sich die Beatles als Konterrevolutionäre. Zumindest bei den neuen Fans des großen Vorsitzenden. Revolution bleibt einer der umstrittensten Songs der Beatles. Eine spektakuläre Antwort formuliert Nina Simone, eine der politisch radikaleren Stimmen des schwarzen Amerika der 60er und 70er. Immer wieder hat Nina Simone Songs der Beatles aufgenommen. Hier macht sie sich ihren eigenen Reim auf Revolution. Und jetzt haben wir eine Revolution. Ich bin hier, um euch von der Zerstörung zu erzählen. Von der Zerstörung von all dem Übel, mit dem es ein Ende haben muss. Ich weiß, sie werden mir vorwerfen, dass ich Hass predige. Aber das ist der tägliche Kampf ums Überleben. Ich singe über eine Revolution, denn wir reden von Veränderung. Es ist mehr als bloß Evolution. Der Song gipfelt in der Aufforderung, John Lennon möge doch bitte mal sein Gehirn aufräumen. It's not as simple as talking jive. The daily struggle just to stay alive. When you get your foot off.